Herbst 1905. Bauernunruhen und Landarbeiterstreiks in mehreren Gouvernements. Pelagea Vlasova stärkt die Front der streikenden Gutsarbeiter. Oh! Warum haut ihr denn so auf uns ein? Weil ihr Streikbrecher seid. Ach, wir sind Streikbrecher. Darum haben wir es so eilig. Wo wird denn hier gestreikt? Auf dem Smirnowschen Gut. Und ihr seid die Streikenden? Das merke ich an meiner Beule. Ich bin aber keine Streikbrecherin. Ich komme aus Rostow und will einen Gutsarbeiter sprechen. Er heißt Jegor Luschin. Luschin? Das bin ich. Pelageja Vlasova. Bist du die Mutter von Pavel? Ja. Ich habe unsere Zeitungen mit für euch. Wir wussten nicht, dass ihr im Streik seid. Du kannst gleich wieder umkehren. Unser Streik steht schlecht. Morgen früh soll noch eine ganze Menge Streikbrecher aus der Stadt eintreffen. Man schlachtet schon die Schweine und Kälber für sie und wir haben nichts zu fressen. Wer schlachtet? Der Gutsmetzger. Die Gutsmetzgerei, die Gutsbäckerei und die Gutsmolkerei streiken natürlich nicht. Warum nicht? Habt ihr mit ihnen geredet? Das hat doch keinen Zweck. Warum sollen die streiken? Der Lohn wurde diesmal nur uns, Landarbeitern, abgebaut. Gib mir die Zeitungen nochmal her. Und die? Warum gibst du uns nicht alle? Die kommen in die Gutsmetzgerei, Gutsbäckerei und Gutsmolkerei. Mit denen muss man reden. Gib dir keine Mühe. Die machen das doch auch nur, weil sie sonst selbst nichts zu fressen haben. Einer gegen den anderen und den letzten beißen die Hunde. So zerfleischen wir uns. Arbeiter gegen Arbeiter. Und die Ausbeuter lachen über uns.